Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Der Position des Generalsekretärs sei kein inhaltlicher Kurswechsel verbunden. Polenz hatte nach nur 6 Monaten im Amt aufgegeben. Mangelnder Durchsetzungswille vorgeworfen. Sein Nachfolger soll der Vizepräsident des Nordrhein-Westfälischen Landtags, Lauren. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Rüttgers sagte, er habe keinen Grund für den Rücktritt von Polenz gesehen. Auch von der Basis habe es keinerlei Kritik an der Arbeit. So, ihr Lieben, nee, es klappt immer noch nicht. Ah. Es fängt ja gut an. Ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Also alle technischen Mängel sind beseitigt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich begrüße euch zu einer neuen Woche. Wir haben heute Nacht, wie immer in der Nacht von Montag auf Dienstag, eine offene Sendung. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, könnt ihr das ganz einfach tun unter 0800 5678 111. Oder ihr faxt mir unter 0800 5678 110. Und die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Monika. Und Monika ist 38 Jahre alt. Ja, hallo Jürgen. Jetzt hatten wir aber große Probleme und wir wären gar nicht zueinander gekommen beide. Ja, das macht nichts. Monika. Ja, mein Thema ist Christoph Daum. Ja. Und zwar rege ich mich ein bisschen über die Doppelmoral vieler Leute, vieler Medien auf, die jetzt da so einen Zirkus machen und den schon vorverurteilen. Ich meine, okay, sieht so aus, als hätte er das wirklich gemacht. Aber zum Beispiel, jetzt Harald Juncker als Beispiel, der trinkt und trinkt und trinkt. Da wird überhaupt nichts gesagt. Der wird eigentlich noch, ja, der wird hochgelobt und alles. Da schmunzelt man drüber. Ja, das Ganze wird noch ein bisschen inszeniert sogar. Ja, und das finde ich irgendwie überhaupt nicht gut. Ich meine, okay, Drogen sind nicht gut, aber Alkohol ist auch eine Droge. Und so sehr interessiere ich mich nicht für Fußball, aber ich habe gestern auch so ein Interview gesehen, da war auch der Udo Lacek. Ja, und auch mit dem großen Unterschied natürlich, dass man Alkohol trinken darf in unserer Gesellschaft und dass man zu Recht auch nicht koksen darf. Das stimmt, aber mal ehrlich gesagt, ich möchte nicht wissen, wie viele andere Trainer, wie viele anderen Trainern man sowas in Haaren finden würde. Oder auch Hasch oder solche Sachen. Jetzt treibt mich natürlich, wie euch alle wahrscheinlich, die Frage um, warum hat der Mann das überhaupt gemacht? Sprich, warum hat er diese Haare zur Untersuchung weggegeben, wenn er doch eigentlich genau wissen muss und müsste, dass man das nachweisen kann? Ja, also vielleicht hat er ein paar Monate nichts mehr gemacht und hat jetzt gedacht, lässt sich nicht mehr nachweisen. Ja, aber auch das wusste man ja vorher, dass man das sehr lange nach, also rekonstruieren kann. Ne? Ja, aber was ich auch nicht verstehe, zum Beispiel jetzt bei der ersten Probe, da hieß es, die ersten drei waren negativ und die vierte war positiv. Das kapiere ich auch irgendwie nicht, also. Die ersten drei waren negativ? Ja, die ersten drei waren negativ und beim vierten Mal ist etwas Positives gefunden worden. Das habe ich so nicht gelesen. Ich habe hab gelesen, dass man es dreimal gemacht hat und zur Sicherheit dreimal und dann ist es bestätigt worden. Ja. Ja, also wie gesagt, ich meine... Doppelmoral, das war jetzt dein Stichwort. Okay, ja, das ist eine Art von Doppelmoral, die man sicherlich kritisieren kann. Andererseits muss man doch auch sagen, dass ein Trainer, vor allen Dingen, wenn er Bundestrainer ist, eine Vorbildfunktion wahrnimmt. Und wohin kämen wir, wenn der Bundestrainer ein bekennender Kokser wäre und wir alle sagen würden, na und? Ja, aber ich denke mir, wenn er es wirklich gemacht hat, dann ist er auch krank. Dann ist er genauso krank wie Harald Juncke und alle anderen Alkoholiker. Aber das ist ja gerade das Schlimme, dass man mit dem Alkoholismus in unserer Gesellschaft mit Schmunzeln umgeht. Ne? Und man sogar seine Scherze noch macht darüber, wenn jemand mal zu tief ins Glas geguckt hat. Aber das ist eben ja auch nicht richtig, ne? Das sollte man dann ja auch viel rigider verurteilen und klarer dagegen angehen. Das ist ja genauso eine schlimme Droge wie Kokain auch letztendlich. Natürlich. aber ich finde auch jetzt hier mit diesem Kokain, da ist zum Beispiel ein anderes Beispiel, das trägt die Staatsanwaltschaft hinterher. Ne, Helmut Kohl, der kann da steuern, nicht steuern, der kann da Geld unterschlagen noch und noch. Da tut sich überhaupt nichts, ne? Naja, nur so kann man es auch nicht sagen, ne? Es tut sich überhaupt nichts. Dieser Mann hat hunderte von Strafverfahren am Hals. Ja, passiert aber nichts. Wacht's ab. Dass man den nicht so hart anpackt, wie man einen normalen Menschen anpacken würde, die Befürchtung habe ich auch. Ja. Aber er hat verdammt viele Probleme am Hals. Naja, letzten Endes, ich meine, wenn es wirklich so ist, dann tut der Christoph Daum mir wirklich leid, weil dann ist er wirklich krank. Dann hat er wohl völlig die Realität nicht mehr gesehen und hat gedacht, mir passiert nichts. Und übrigens lese ich hier gerade von meinen Kollegen im Hintergrund, die auch gelesen haben, von 4 Proben waren 3 negativ, so wie du es gerade gesagt hast. Ja. Mhm. Ich verstehe aber dann wiederum nicht, wenn er sich doch in Unschuld wiegen sollte, dass er dann nach Florida abhaut. Ja. Wenn ich er wäre und ich wäre ganz davon überzeugt, ich bin unschuldig, dann hätte ich gesagt, Freunde, hier nochmal Haarprobe, 3 unabhängige Institute, Zürich, München, Berlin, und ihr untersucht das jetzt und dann unterhalten wir uns nochmal. Mhm. Aber das macht er ja auch nicht, das ist ja auch schon irgendwie verräterisch. Verräterisch vielleicht auch nicht, jedenfalls macht's nachdenklich. Vielleicht haben die vom Management gesagt, also komm, jetzt mach erstmal die Biege. Bis sich hier erstmal alles beruhigt hat. Mhm. Und ich nehme mal an, der hat diesen Hardtest gar nicht so freiwillig gemacht. Ich habe gestern da in einem Interview auch gehört, die Sponsoren da, Bayer Leverkusen und so, die müssen da wohl ziemlich auch hinterher gewesen sein. Das vielleicht, ja, vielleicht. Eine Frage noch an dich. Nehmen wir an, die Haarprobe, das ist alles so richtig. Ja. Und es ist jetzt nachgewiesen, dass er gekokst hat. Mhm. Wenn er jetzt sagen würde, okay, wenn er offensiv wäre und würde sagen, okay, ich habe das gemacht, ich gehe jetzt 6 Wochen, 8 Wochen in eine Klinik, eine psychosomatische Klinik, lass mir helfen und ich möchte diesen Job dann doch machen. Würdest du sagen, okay, er sollte Bundestrainer werden? Ja, ich meine, in dem Moment wäre er auch wieder ein Vorbild für viele, sag ich mal. Weil dieses Rauschgift ist, ich kenne so viele, ich habe selber nichts damit zu tun, aber ich kenne wirklich viele. Ist natürlich eine interessante Überlegung, ne? Dass er dann wieder zum Vorbild würde. Wobei er wahrscheinlich jetzt auch strafrechtliche Dinge am Hals hat, weil er natürlich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen hat, wenn es denn alles stimmen sollte. Ne? Es stimmen sollte, muss man immer sagen. Ja. Also viele Sachen passen da für mich nicht zusammen, aber andererseits, wenn er es wirklich gemacht hat, dann ist er auch wirklich krank. Wenn er so viel gekokst hat, sag ich mal, dann ist er auch wirklich krank. Nur die ganzen, die mit ihm jahrelang gearbeitet haben, die haben alle gesagt, also es ist nicht drin. Ne? Wer reibt sich jetzt wohl am meisten die Hände? Er macht's nicht. Ich glaube, Uli Hoeneß reibt sich die Hände in München. Ja, bestimmt. Oder wo auch immer er sein mag. Bestimmt. Also, das ist ein Thema, was die Nation sehr, sehr in Aufregung bringt und Wallung. Ne? Seit vorgestern wissen wir das ja und dich auch. Ja, klar. Danke für deine Meinungsäußerung. Alles klar. Auf Wiedersehen. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Roberto, 25. Guten Morgen. Buon anno, ciao. Wie bitte? Hallo Roberto. Guten Morgen, ja. Aha. Du sprichst nicht Deutsch? Doch. Roberto klingt so italienisch. Ich kann leider kein Italienisch. Ja, ich komme aus Italien. Du kommst aus Italien? Ja. Wie schön. Ich bin ein Freund Italiens. Schön eigentlich, ja. Aber ich komme aus Parma. Ja. Und darüber wollte ich sprechen, weil ich habe... Wo der leckere Schinken herkommt. Auch. Aber ich habe keine schöne Sache erlebt jetzt in den letzten Tagen. Ja. Ich denke mal, ihr habt auch in Deutschland davon gehört, von dem Hochwasser, was bei uns war. Und ich fand, es war schrecklich. Mhm. Also das weiß ich jetzt nicht, dass das Parma ist auch betroffen gewesen. Auch. Ja. Aber du bist machtlos gegen die Naturgewalt. Mhm. Hast du konkret selbst etwas gesehen? Ja, ich war in Turin, als das so schlimm war. Mhm. Und natürlich auch, ich habe den Po gesehen, wie hoch die Wasser und alles. Das war nicht unglaublich, weil du hast die ganze Gebiet war überschwemmt. Wir können uns das hier so im Rahmen. Kaputt, Brücken, alles. Mhm. Ich glaube, wir können uns das so ein ganz klein bisschen vorstellen, wenn es auch nicht so dramatisch schlimm war, wie jetzt in Italien und in den Alpenregionen, wenn wir das Hochwasser hier im Rheinland haben, in der Kölner Gegend. Aber wie gesagt, hast du Verwandte dort? Freunde auch in... das Schlimmste war, ein Freund von mir ist gestorben. Durch die Hochwasserkatastrophe? Ja, er war im Aostatal. Im Aostatal? Wo es besonders schlimm war. Und ist, wie man dann gerade feststellt, gestorben durch ein Frana, wie sagt man, Schlammlawine. Ja. Er ist in einer Schlammlawine umgekommen. Ja. Er hat mich angerufen einen Tag vorher und hat mir gesagt, du, ich bin im Ostertal, wir sehen uns morgen in Torino. Ich habe gesagt, gern, weil ein guter Bekannter von mir sagte, wir treffen uns, er kommt nach Turin. Und dann, ich wollte ihn anrufen, es war so schlimm. Ich habe gedacht, Mist, der ist nicht da, sein Handy ist ausgeschaltet, wieso, es ist immer an. Und dann, ich, durch Zufall, ich habe gehört, eine Karabiniere, der habe ihn gefunden. Also es sind schon schreckliche Sachen. War das ein sehr enger Freund von dir? Nein, zum Glück nicht, aber ich kenne ihn gut. Trotzdem, ist egal, ob eng oder nicht eng. Natürlich, ja. Wenn du einen kennst und der kommt um bei so einer Sache. Wie lange hast du dich dann in Turin aufgehalten? Ich war in Turin 3 Tage, als es so schlimm war, als man nicht schlecht gekommen, rauskommen ist aus der Stadt. Unsere Nachrichten, so ist es ja leider, berichten nur, wenn es ganz schlimm ist und auf dem Höhepunkt einer Katastrophe. In den letzten Tagen oder gestern, heute habe ich in den Nachrichten nichts mehr gesehen. Weißt du, wie die Situation im Moment beispielsweise in Turin ist? Es ist besser geworden jetzt, ja. Ich sage es so, Italien hat nochmal sehr viel Glück gehabt, obwohl es schlimm war. Das Schlimme ist, dass sich das natürlich jederzeit wiederholen kann. Es kommt nochmal, ich bin sicher, es kommt. Weil weißt du, wenn die Fluss begradigt und alles, die Natur, die macht Vendetta, verstehst du? Also es gibt sicher, es gab sicher immer wieder in der Natur solche Katastrophen in den letzten Jahrhunderten. Aber was die Menschen dazu getan haben, eben durch schwere Umwelteingriffe, da sind wir im Allgemeinen dann selbst schuld. Ne? Und ich hoffe, dass man daraus lernt. Wenn du brauchst nicht in der Sache, die Natur direkt dich sofort. Und das ist alles, du hast gesehen, der Schlamm ist gekommen, aber du konntest nichts machen. Ja, es ist alles kaputt, Bahn, Straße, alles, weg. Wirst du in der nächsten Zeit nochmal runterfahren? Nächste Woche. Wieder nach da oder die Woche, ich weiß nicht, wie lange ich in Deutschland bin. Ich muss runter. Also Roberto, hoffen wir, dass die Menschen die Schäden relativ schnell in den Griff bekommen und vor allen Dingen hoffen wir, dass so etwas so schnell nicht wieder passiert. Und dass die Menschen daraus lernen, das ist es natürlich. Ne? Lernen, das wäre schön. Aber hast du gehört, die Schäden sind 3 Milliarden oder 6 Milliarden Euro. Das ist eine Summe, die ich immens. Das kannst du nicht von heute auf morgen. Das wird noch Monate dauern, bis alles gut ist bei uns. Monate. Ja. Also, ich hoffe, dass du die Leute, die du treffen wirst in Turin, dass sie nicht zu sehr betroffen sind, wenn du sie besuchst. Bekannte von mir, ich habe gesprochen, die haben Glück gehabt. Aber viel Glück. Ja. Dir alles Gute. Danke. Und kannst du uns denn in Italien ja, das, ja, ich kann euch in Italien, ich habe euch schon oft gesehen. Ist das wahr? Ich kann euch nicht anrufen. Nein, das geht leider nicht. Man kann aus dem benachbarten Ausland leider nicht anrufen. Das ist eine sehr dumme Sache. Eine Weile ging das mal, aber es geht leider nicht mehr. No. Ich wünsche Roberto alles Gute. Ja. Und grüßen Danke. Italien. Auf Wiederhören. Buonanotte. Ciao. Das klingt immer so schön, ne? Buonanotte. Das klingt so romantisch. Ist ja eine nette Sprache. Denn, 18 Jahre, guten Morgen. Moin, moin. Moin, moin. Denn oder dann, oder wie? Ben. Denn. Wie heißt du denn richtig? Benjamin heiße ich eigentlich normalerweise. Aber man kürzt es denn ab. Ja, kurz geschnitzt. Cool. Ja. Ja, Dan, was ist los? Weswegen hast du angerufen? Ja, mein Thema ist, ich muss Mittwoch ein Referat halten. Mhm. Vor der ganzen Schule. Vor der ganzen Schule? Vor der ganzen Schule. Warum das? Vor der ganzen Schule? Ja, also es ist halt, es war so, in der Schule ist immer gefragt worden, ja, in der Klasse, für ein Referat über Rechtsradikalismus, weil es ist halt auch bei uns auf der Schule ein Thema. Und es sollte eigentlich nur unsere Klasse sein, ohne noch eine andere. Mhm. Direkt hat alles entschieden, ja, zur ganzen Schule, weil es, wie gesagt, alle angeht. Mhm. Und ja, ich hatte irgendwie ein bisschen Schiss davor. Kann ich verstehen. Wie groß ist denn eure Schule? Also wir haben normalerweise 1200 Schüler. Ist schon eine ganze Menge. Aber jetzt hat ist halt Berufsschule mal 400 da an dem Mittwoch. 400? 400. Na, das ist auch schon ein großes Auditorium. Das und ist eine Menge, ja. Das ist eine Menge. Und wo sollst du das halten? Habt ihr irgendeine Aula oder in der Aula, ja. In der Aula. Und das ist so richtig mit dazu kommt dann noch ein Film, American History X. Ein Spitzenfilm, der wirklich dazu sehr gut passt. Mhm. Und ich nicht ganz den Vorfilm, aber ich habe einen riesen Schiss davor, weil ich 400 also, Leute, 800 Augen. Jetzt ist die Frage, wie wir dein Lampenfieber in den Griff kriegen. Genau, ja. Das ist die Frage. Wie weit bist du denn mit dem Referat? Steht das? Jein, also noch nicht so ganz. Noch nicht ganz, aber das wirst du hinkriegen bis morgen Nachmittag. Ja, das ist kein Problem. Wie planst du es denn zu machen? Möchtest du es ganz vorlesen, Wort für Wort, oder willst du es sogar wagen, es ein bisschen freizuhalten? Ja, also lese ich es ab, fange ich mit Sicherheit an zu stottern, das weiß ich ganz genau. Und liest du es nicht ab, wirst du vielleicht auch anfangen zu stottern, oder? Genau, ja, eben, das ist halt eben. Und ich meine, ich merke es jetzt, mir sieht zwar keiner. Aber es ist schon mal ein gutes Training, was du hier machst. Ja, genau. Aber weißt du, ich rauche meine Zigarette, um ein bisschen ruhiger zu werden. Ich zittere im Espenlaub und mein Herz pocht und alles. Also sag mal, aber ich würde dir den kollegialen Rat geben. Wenn du das zum allerersten, das machst du zum allerersten Mal in deinem Leben vor so vielen Leuten was erzählen und vortragen. Ja. Ja. Es ist natürlich immer toll, wenn man das frei macht oder nur mit Stichworten arbeitet, aber ich glaube, es ist völlig in Ordnung, wenn du dir das aufschreibst. Schreib es dir in einfachen Sätzen auf, schreib es dir weit auseinander, groß auf dein Papier und lies es ruhig ab. Ich finde, das ist in Ordnung. Da kannst du dich immer an das Papier festhalten, wenn du unsicher wirst. Die Gefahr, dass du dich da mal ein bisschen versprichst, ist zwar gegeben, aber es ist viel schlimmer, wenn du hinterher vollkommen ins Stocken gerätst, wenn du es frei hältst und gar nicht mehr weiter weißt. Ja, aber es fällt mir generell schwer, auch jetzt mal so vor 20 Leuten in der Klasse, wenn ich mich da mal melde, weil ich irgendwas weiß. Ja, ich meine, das kommt mir auch fast gar nicht, weil ich sitze da ganz vorne, ja, und ich hin und hinter mich sehen muss. Wenn es dir so schwer fällt, man muss dich ja auch nicht quälen. Du kannst es ja vorbereiten, könntest nicht jemand anderes vortragen. Es ist so, die Berufsschule ist ja nur einmal in der Woche. Mhm. Jetzt war letzte Woche ist es festgelegt worden. Ich habe gesagt, ja, okay, das mache ich, weil so, die Note kann man ja gut gebrauchen. Aber jetzt vor 800 Augen, es ist einfach schwer und ich kenne die ja gar nicht alle, ja? Ja, die musst du auch nicht alle kennen. Also ich sehe das Problem, ich glaube, du kommst da jetzt nicht mehr raus und nicht mehr rum. Nee, glaube ich. Schreib es dir auf. Wie lang ist es denn? Wie lange soll es denn sein? Ja, also halbe Stunde, Viertelstunde? Es wird vielleicht sogar auch ein bisschen länger dauern, weil das ist, was ich mir erst zusammengesucht habe, also der Lehrer sagte, also so ein Referat über dieses Thema, Dreiviertelstunde, Stunde sollte es schon sein. Naja, finde ich auch ein bisschen lang, ehrlich gesagt. Ist ziemlich lang, ja. Finde ich, eine halbe Stunde reicht völlig aus, sonst hören die Leute sowieso nicht mehr zu und gähnen und denken, na, hoffentlich ist es bald vorbei. Also sparen ist es schon. Ich habe es meinen Nachbarn gegeben zum Durchlesen. Mhm. Also, die sagen, es ist spitze. Und also Dan, du musst ja jetzt durch. Ja, mache ich. Ja. Ne, was will man jetzt machen? Du wirst ein bisschen zittern und das Herz wird dir in der Hose schlagen und danach wirst du ein gutes Gefühl haben, wenn du es geschafft hast. Und wenn du dich mal versprichst, ist doch auch völlig wurscht. Weißt du, so gehe ich auch immer hier, wenn ich im Fernsehen, im Radio was mache. Da denke ich auch, naja, man muss es immer perfekt machen. Aber ist doch egal, wenn man sich verspricht, das macht einen bei den Leuten doch nur sympathisch. Ich finde vortragende Menschen auch immer sehr sympathisch, wenn das nicht zu perfekt runtergerasselt wird. Die ganzen Leute immer lachen darüber, wenn man einen Fehler macht. Ich meine, ja, die werden nicht lachen. Mit dem Thema werden die schon nicht lachen. Brauchst du keine Sorge zu haben. Ja. Das Thema gebietet ja schon einen gewissen Ernst und in diesem Ernst kannst du dich ja auch ein bisschen sicher fühlen auch. Ja, glaub ich schon. Also ich drücke dir Daumen für Mittwoch. Danke, ich muss jetzt ganz kurz sagen, deine Sendung ist echt spitzenklasse. Ich schaue es echt jeden Abend an. Das ist ja nett von dir. Ich arbeite zwar im Hotel und dann brauche ich nicht viel Schlaf, aber... Das ist schön von dir, das freut mich. Muss ich angucken, ist Pflicht. Vielen Dank, Dan. Tschüss. Danke, ich danke. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, ich werde euch jetzt ein paar Hinweise in eigener Sache sagen. Beispielsweise diese Woche Freitag, kommenden Freitag, also diese Woche Freitag, könnt ihr Hella von Sinnen und mich kennenlernen, während wir aus unserem Buch Jenseits der Scham vorlesen. In Essen, im Cinemax, um 20.30 Uhr. Diese Woche Freitag, Essen, Cinemax, 20.30 Uhr. Und der andere Hinweis in eigener Sache, den sage ich nach dem nächsten Gespräch. Und zwar mit Enrico. Ich bin ganz aufgeregt, was ich hier sehe auf meinem Bildschirm. Ich werde euch gleich erzählen, was ich hier sehe. Aber erstmal kommt jetzt Enrico ran. Enrico, 20 Jahre, hallo. Ja, grüß dich, Jürgen Domian. Enrico, du klingst aber nicht sehr fröhlich. Nee, also ich würde mal sagen, du bist ja jetzt, also, ja, okay, dann Vorleute, mit denen ich vorhin schon gesprochen habe, aber du bist eigentlich der erste Mensch, nachdem ich in anderthalb Jahren wieder Kontakt habe, von der Öffentlichkeit her gesehen jetzt. Nach anderthalb Jahren? Ja, ich bin seit fast anderthalb Jahren, nur noch im Haus, in meiner Wohnung. Warum? Ich bin entstellt. Ich hatte mal vor 3 Jahren einen Unfall gehabt mit Kartbahn fahren. Kennst du wahrscheinlich. Ja, klar, diese kleinen, ja klar, ja. Da war wohl irgendwas nicht ganz in Ordnung. Dann bin ich in der Kurve nicht mehr so richtig zurechtgekommen. Und das Ding überschlug sich, fing Feuer und hat mir halt eben zum Teil was vom Oberkörper verbrannt, aber zum größten Teil die rechte Hälfte meines Gesichts. Mhm. Und wie sieht diese Entstellung in deinem Gesicht aus? Kannst du das? Verbrennung zweiten Grades. Ja. Also das Ohr ist zur Hälfte weg. Mhm. Auf den einen Auge kann ich natürlich auch nicht sehen, auf den rechten. Mhm. Hat auch was. Du bist ganz erblindet auf dem Auge. Ja. Mhm. Sehe nur noch auf ein Auge. Und die Haut ist so, wie man das so bei ganz schweren Verbrennungen kennt, ganz verschrumpft. Ja, man hat versucht, das Schlimmste wegzumachen. Ist vielleicht auch ein bisschen gelungen. Aber, ja, wie gesagt, jetzt... Wie lange? Du musst ja auch höllische Qualen erlitten haben, dann hinterher im Krankenhaus. Auf jeden Fall. Wie lange warst du in Krankenhäusern vermutlich? Aber das Ganze, das ging alles so über ein Jahr, ging das. Ne? Mhm. Also, und also jetzt zum Teil kommt da auch noch so Salbe, so eine bestimmte Salbe kommt da jetzt noch drauf. Mhm. Also Schmerzen habe ich zwar nicht mehr, aber psychische Schmerzen, ne? So, und aufgrund dieses Unfalls, dieses schweren Unfalls, bist du seit anderthalb Jahren, hast du dich eingeigelt zu Hause? Ja, ich habe nur die Brunhilde, die Ursula Brunhilde. Wer ist Ursula Brunhilde? Die über mir wohnt, die kümmert sich um mich, die macht für mich diverse Einkäufe, ich lebe vom Sozialamt. Ach, du wohnst allein? Ich dachte, du würdest bei deinen Eltern noch wohnen. Nee, mit denen habe ich nichts mehr zu tun und ich habe da auch vorhin schon drüber gesprochen mit deinen Kollegen davor, ja, also meinen Eltern, das Thema möchte ich eigentlich gar nicht so großartig erwähnen, weil das ist einfach nur... unmöglich. Also die kümmern sich nicht um dich, im Klartext? Seitdem nicht mehr, nein. Also nicht mehr so richtig, weil mein Vater, da warf mir immer vor, ich wäre doch selbst daran schuld und sowas. Er hat mir ja tausendmal gesagt, ich soll aufhören damit. Er hat das immer mit Formel 1 verglichen und so. Ich habe gesagt, das ist längst nicht so gefährlich und sowas. Er so, ja, wenn dir was passiert eines Tages, dann bist du selbst schuld, dann ist was passiert. Und ja, er sagt, das ist alles deine eigene Schuld. Musst du halt eben damit leben, du Monster. Wie das sagt dein Vater zu dir, da musst du mit leben, du Monster. Ja, und auch die Leute, die hier in meiner Siedlung leben, der Spielplatz da, ne? Ich habe direkt einen Spielplatz hier neben uns und der war eigentlich so belebt, ne? Aber die nehmen die Kinder da alle weg, ne? Also gut, bei Kindern kann man das verstehen, dass die so reagieren. Ja, aber gut, bei den eigenen Eltern ist es natürlich unglaublich. Haben die Eltern dich auch nicht im Krankenhaus besucht, als du so schwer krank... Doch, meine Mutter hat es heimlich gemacht, aber die steht ja sowieso unter den Einfluss meines Vaters. Also mit der habe ich mittlerweile auch keinen Kontakt mehr. Auch keinen Kontakt. Also du hast nur diese eine Frau, diese Ursula, die dir einkauft und ein bisschen zur Hand geht. Ansonsten bist du vollkommen allein und isoliert. Ja, mit meinem Aquarium. Es kommt niemand, es gibt keine Freunde mehr von früher, niemand, der dich besucht. Ne, also ich hab den großen Freundeskreis. Also du gehst nicht nur seit anderthalb Jahren nicht raus, sondern du hast auch gar wirklich definitiv keinen Kontakt, außer mit der einen Frau. Ja, ich gehe höchstens nachts mal raus, abends. Mhm. Wenn es dunkel ist, laufe ich mal einmal ums Haus, um wenigstens ein bisschen frische Luft zu schnappen. Mhm. Von was lebst du? Wie finanzierst du dich? Sozialhilfe. Mhm. Was genau ist es, dass du nicht rausgehst? Es gibt ja nur viele Verbrennungsopfer, die dann doch den Schritt nach außen machen und offensiv sind und sagen, ich sehe nur mal so aus, wie ich aussehe. Und ich habe es gemacht vor anderthalb Jahren, aber was willst du machen, wenn du andauernd ausgelacht wirst und irgendwie guck dir mal das an, das Ding auf dem Sumpf und sowas alles und wie würdest du dich da fühlen? Ich will nicht darüber urteilen. Ich habe das ja auch nur gefragt jetzt. Wie verbringst du deine Tage? Was tust du? Also ich schreibe gerne. Ich habe ein Buch rausgebracht. Also was heißt rausgebracht? Nicht, aber ich habe ein Buch geschrieben. Ob ich es rausbringe oder nicht, weiß ich nicht. Das Buch lautet Mein Leben. Ich habe alles so aufgetischt und ich habe schon immer gerne geschrieben. Und ja, was mache ich sonst? Ich mache auch so nebenbei schon ein bisschen Heimarbeit, die mir die Ursula besorgt hat. Und wo ich dann noch vielleicht 200-300 Mark ein bisschen mehr dazu verdienen kann. Ist auch alles in Ordnung, geht das. Aber wer ist denn diese Ursula? Wie bist du denn an diese Frau überhaupt rangekommen? Ja, die hat mit mir Kontakt aufgenommen. Ne? Die hat sich dann mal irgendwann das Vertrauen zu mir aufgebaut. Und wie hat die von dir erfahren oder von dir gewusst? Ja, sie hat ja meinen Einzug da miterlebt. Ne? In dem Haus, in dem du jetzt wohnst. Ja. Und die ist an dich herangetreten. Und wie kommt es, dass du sie hast an dich rankommen lassen und bei allen anderen doch offensichtlich sehr scheu bist? Weil sie selbst mal einen Sohn hatte. Der hatte auch einen Unfall gehabt, nur der ist dann kurze Zeit später danach gestorben. Der hatte auch Verbrennung gehabt und der ist aufgrund seiner Verbrennung ist er daran weiter gestorben. Und in mir sieht sie jetzt so den Sohnersatz, sag ich mal, und kümmert sich um mich. Und ich sehe sie auch als Mutterersatz. Wie alt ist die Ursula? Die ist 56. Jetzt hast du dich, das ist ja nun auch dann was ganz Besonderes. Du hast dich aus deiner Isolation nach anderthalb Jahren selbst gewählte Isolation oder in eine Isolation getrieben, hast du dich jetzt hier bei uns gemeldet und äußerst dich vor sehr vielen Menschen. Was ich im Fernsehen gucke, ne? Bitte? Also entweder gucke ich deine Sendung, also weil das fragten mich deine Kollegen auch schon, ob ich den ganzen Tag Fernsehen gucke. Nee. Das Einzige, was ich gucke, ist halt eben nachts deine Sendung. Finde ich auch ganz gut. Und sonst ja mal so eine Quizshow, wie zum Beispiel heute Abend, wie auf RTL da irgendwie was mit Wer wird Millionär, aber sonst ist das Fernsehen aus. Gut, jetzt hast du dich ja nun heute Abend hier bei uns gemeldet und sprichst jetzt vor sehr vielen Menschen in der großen Öffentlichkeit und unterhältst dich auch mit mir. Was war denn der Impuls, dass du gesagt hast, du hättest ja schon vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr mich anrufen können? Ja, ich rufe aus dem einfachen Grunde auch an, weil ich denke mal, ich bin nicht der einzige Mensch, der so lebt wie ich jetzt lebe, ne? So isoliert und so. Ich denke mal, da gibt es bestimmt auch noch ein paar andere Leute. Und ich wollte damit eigentlich nur kundgeben, dass das Alleine sein eigentlich gar nicht mal so schlecht ist. Weil ich bin eigentlich mein bester Freund und ich fühle mich eigentlich auch wohl so. Weißt du, was ich jetzt gedacht habe? Dass dir das Wasser bis zum Hals mittlerweile steht und du schon versuchst, jetzt irgendwie dein Leben zu verändern. Ich bin jetzt erstaunt darüber, dass du sagst, ich will den Leuten sagen, dass es eigentlich ganz okay ist, alleine zu sein. Das wundert mich sehr. Ja, du bist auf niemanden angewiesen. Noch nicht, sag ich mal. Du hast mit niemandem Stress. Nein, du bist angewiesen ja schon mal auf deine Ursula. Ja gut, das stimmt, ja. Sie geht die Einkäufe machen, ja, das stimmt, ja. Aber trotzdem, sonst ist da einfach nichts, ne? Du hast keinen Stress. Und ich würde auch niemals mit dieser Ursula Stress haben. Und das ist schon ein beruhigendes Gefühl. Also du würdest sagen, dass trotz aller Tragik, in der du da lebst, du dich darin arrangiert hast und sagst, eigentlich geht es mir den Umständen entsprechend gut. Würdest du es so weit formulieren? Ja. Bin ich völlig baff jetzt? Kann ich mir vorstellen. Also gibt ich es denn nicht ja auch schon irgendwas in absehbarer Zeit zu tun, aber dazu fehlt mir das Geld. Gibt es denn nicht doch immer wieder so Momente der großen Einsamkeit? Der Sehnsucht nach draußen, der Sehnsucht auch nach Kommunikation. Ich glaube, das ist doch ein Grundbedürfnis des Menschen, zu reden, sich mitzuteilen. Ganz selten. Ganz selten. Und du sagst, du gehst dann nachts, gehst du alleine raus und... Ja, manchmal gehe ich einfach nur ums Haus und manchmal mache ich dann auch einen richtig großen Bogen. Also ich habe gleich hier hinterm Haus, also unter unserer Siedlung ist ein großer Wald. Und da gehe ich dann nachts manchmal spazieren und so. Das heißt, an sehr schönen... warmen, sonnigen Sommertagen bist du auch immer kalt ist. Nein, bist du immer in der Wohnung und du genießt nie so freie Natur bei Tageslicht. Doch, ich setze mich auf den Balkon, da sieht mich ja auch keiner, weil der ist ziemlich so abgelegen und da kann man nicht so direkt drauf gucken. Ich wohne ganz oben und habe mir da so eine Markise gebaut und sowas alles, also ich sitze schon da. Du bist auch nicht mehr in ärztlicher Behandlung im Moment? Nein. Du kriegst aber noch irgendwelche Medikamente, die besorgt dir dann die Ursula? Ja, genau. Und wer schreibt dir diese Medikamente auf? Ja, mit diesem, ja, ich bezahle die ja selber aus eigener Tasche, die Salbe. Ne? Ich habe mich danach erkundigt, was das ist, also über die Ursula. Also besorgst du den selbst? Ja, gegen diesen Juckreiz hauptsächlich auch. Ne? Und wie soll das jetzt weitergehen? Du bist 20 Jahre ja erst alt. Hast du jetzt vor, nachdem du das so beurteilt hast, deine nächsten 40 Jahre oder 60 Jahre so zu verbringen? Nee, ich habe ja Hoffnung, dass ich mit dem Buch Erfolg kriege. Ne? Mhm. Also ich habe wohl schon vor, dieses Buch zu veröffentlichen. Mhm. Mein Leben. Mhm. Das heißt, dann würdest du auch den Schritt nach draußen machen. Du würdest eine Buch... Ich bin einen Schritt voraus. Mhm. Also ich hoffe, dass das mit diesem Buch wird. Und es muss ja irgendwie, wenn man das nur mit Kleingeld hat, vielleicht noch Hoffnung geben, dass man sein Gesicht wieder zurückgewinnen kann. Ich weiß es nicht. Also die Hoffnung gebe ich nie auf. Hast du dich darüber informiert, ob es chirurgische Eingriffe gibt, der ästhetischen Chirurgie, dass man das ein bisschen regeneriert? Ja, ich habe mir das auch im Internet mal angeguckt. Und so. Und das heißt, es ginge, aber es kostet halt richtig Kohle, ne? Das kostet richtig Kohle. Aber der Traum, dein Traum ist jetzt, dieses Buch loszukriegen und mit dem Buch Erfolg zu haben. Auf jeden Fall. Also ich habe das Buch, Ursula, die hat es ja auch schon gelesen und ich habe ihr auch schon ein paar Exemplare so mitgegeben. Sie hat das innerhalb ihres Bekanntenkreises. Mhm. Du musst aber auch damit rechnen, dass das nicht funktioniert mit dem Buch. Und das könnte natürlich eine große Enttäuschung sein. Und damit musst natürlich, du dich auch schon mal arrangieren. Ja, sicher. Also ich will dir natürlich jetzt nicht einreden, dass du dich schlecht fühlst. Meine Intuition sagt mir, das kann ja nicht in Ordnung sein, wenn jemand immer vollkommen zurückgezogen, alleine zu Hause lebt und sich versteckt. Gesünder und natürlicher wäre es doch eigentlich, sich unter Menschen zu begeben und vielleicht auch Kontakte zu pflegen und so weiter. Ja, sicher. Wie gesagt, wenn solche Situationen kommen, diese seltene Situation, wo dann diese Einsamkeit ist, dann sitze ich natürlich auch in der Ecke und habe dann die übelsten Depressionen überhaupt. Ne? Darf ich dir anbieten, dass du mit meiner Psychologin jetzt auch noch ein paar Worte redest? Ach, Jürgen, das ist gar nicht ganz nett von dir gemeint, aber... Du möchtest das nicht. Ja gut, das will ich ja auch nicht aufdrängen. Natürlich nicht. Dann kann ich dir nur wünschen, dass dieses Buch, was du verfasst hast, dass du das loskriegst beim Verlag und dass es auch ein Erfolg wird. Und dass das vielleicht der Schritt zur Selbsthilfe ist und hinaus wieder ins Leben. Hast du Interesse an diesem Buch vielleicht? Du kannst es gerne schicken, ja, gerne. Und ich kann das auch davon fest ausgehen, dass es bei dir persönlich ankommt. Da kannst du persönlich in die Hand kriegst. Da kannst du von ausgehen, ja. Ja, ich werde dann auch was dabei legen mit Anschrift und sowas. Alles. Mach das. Also, und du wirst von uns hören. Schick es mir, du wirst von uns hören. Und vielleicht können wir uns dann auch nochmal, sogar vielleicht im Rahmen der Sendung nochmal unterhalten. Okay? Okay. Alles Danke Gute. Danke fürs Zuhören. Ich alles Gute wünsche ich dir für deine Sendung auch. Ich werde dann von dir was erwarten. Alles Gute. Ja. Okay. Auf Wiederhören. Ja, tschüss. Tschüss, mein Lieber. Tschüss. 1.32 Uhr und 55 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Und 50 Sekunden, hier ist Radio 1 live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein festes Thema. Morgen haben wir wieder ein festes Thema und da heißt das Thema nämlich Kellergeschichten. Erzählt mir ganz frank und frei alles, was ihr im Keller schon mal erlebt habt. Da bin ich ja gespannt wie ein Flitzebogen. Kellergeschichten, das ist unser Thema morgen. Heute könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Und jetzt der zweite Hinweis in eigener Sache. Ihr wisst ja, dass ich hier in der Sendung ab und zu Besuch von prominenten Menschen habe. Jetzt steht wieder so ein Besuch an. Nächste Woche Freitag in der Nacht vom 3. November auf 4. November wird hier bei uns zu Gast sein der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Clement. Und der wird sich mit euch unterhalten. Und ihr könnt den Wolfgang Clement fragen, was ihr ihn immer schon mal fragen wolltet. Er wird euch Rede und Antwort stehen. in der Nacht vom 4. November auf 5. November. Auf 3. November auf den 4. November, so war es. Wolfgang Clement hier bei Domian. Jetzt bin ich verbunden mit Chris und Chris ist 34 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo. Tja, es geht mal um das Thema Christopher Daum, wo sich viele irgendwie anscheinend Gedanken drüber machen. Ich habe da aufgrund eigener Erfahrung auch eine ganz eigene Interpretation. Bin ich gespannt. Die sieht so aus, irgendwie, glaube ich, viele fragen sich, warum hat dieser Mann diese Haarprobe abgegeben? So fragten wir uns gerade auch, ja. Genau, und ich denke eher, dass das ist mir ganz bewusst so gewählt, weil dieser Weg, da er wahrscheinlich endlich doch, seine Ruhe haben möchte und was er seine Ruhe haben möchte, aber... Aber das verstehe ich nicht. Er hätte doch dann, ohne diese Haarprobe machen lassen zu können, das Handtuch werfen können. Du sprichst mit einem Drogenabhängigen, also nicht mit mir jetzt, aber ich meine, wir sprechen über einen Drogenabhängigen. Ja. Und ich glaube, da kann man nicht mehr so rationell denken und... Ja, aber man wird doch... Ich habe von meiner Vorrednerin gehört, sie sprach von 3 negativen Proben und einer positiven. Es ging, glaube ich, eher darum, dass seine Haarprobe auf 4 verschiedenen Substanzen geprüft wurde und davon 3 genau so war es. Cannabis etc. Aber die Kokainprobe wohl stark nach oben schwankte dann. Und das sollte man irgendwie nicht durcheinander schmeißen. Aber Koks macht doch nicht doof, oder? Nein, aber Koks lässt einen überschätzen und auch gewisse Realitäten, glaube ich, vergessen halt. Das glaube ich auch. Aber trotzdem verstehe ich das nicht richtig. Es wäre für ihn doch alles viel einfacher gewesen, wenn er gesagt hätte, ich mache das nicht mit der Haarprobe, wer bin ich denn? Aber ich entziehe mich jetzt diesem ganzen Druck und werfe das Handtuch und Schiss. Und niemand hätte mehr darüber geredet. Ja, das ist aber, ich glaube, niemand, der koksabhängig ist, würde so reagieren. Also, weil ich glaube, man überschätzt sich sehr und denkt, einem gehört die Welt. Und was wollen alle anderen von einem? Und ich glaube, so ist die Reaktion auch zu interpretieren. Warum hat er es denn jetzt dann dennoch dementiert und hat gesagt, und er hat es ja nochmal abgestritten? Typisch, glaube ich, für diese Abhängigkeit. Und ich meine, Christoph Daum hat, glaube ich, Anfang der 80er Jahre schon den Kölner Nachwuchs trainiert und sich dann hochgearbeitet zur Profimannschaft in Köln. Also sprich, er ist, sagen wir, 20 Jahre im Trainergeschäft. Und die ersten waghalsigen Prognosen, dass er oder Gerüchte, dass er irgendwie drogenabhängig sein könnte, bestanden schon Anfang 90er Jahre in Köln. Also man spricht über jemanden, der seit 10 Jahren eventuell diese Droge konsumiert hat. Und ich glaube, das ist eine... Du hast das gerade so sehr genau erklärt. Hast du persönliche Erfahrung? Warst du mal drogenabhängig? Ich habe selbst auch mal diese Droge konsumiert und habe auch selbst beruflich dadurch meine Konsequenzen tragen müssen. Und deswegen kann ich das ziemlich gut verstehen. Und hast das auch in diesem extremen Maße konsumiert, dass du sagst, man hat einen derartigen Realitätsverlust, dass einem das passieren kann? Ja. Ja, also deswegen kann ich auch so diesen Weg ganz gut interpretieren, den er jetzt gegangen ist, indem er diese Haarprobe abgegeben hat. Ich habe gestern Nacht dann nochmal Wiederholungen gesehen von der Pressekonferenz, als er das angekündigt hat. Da hat er ja mit einer Vehemenz gesagt, ich bin unschuldig, so wie der Barschel das damals auch gesagt hat. Ich bin unschuldig und ich werde das jetzt beweisen mit dieser Haarprobe. Ich gehe nach vorne. Das ist unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass der Mann im Hinterkopf eigentlich hätte wissen müssen, aber du sagst ja, dass er es verdrängt hat. Da würde ich nochmal so einlenken, dass ich mir vorstellen könnte, dass er vielleicht im Bekanntenkreis einen Mediziner als Bekannten gehabt hat, der eventuell nicht die Mittel hatte, wie dieses Labor in Köln, der eine Probe entnommen hatte, eventuell, und ihn dann beruhigt hat, man kann ja nichts nachweisen. Und er wahrscheinlich dementsprechend dann diesen Weg gewählt hat. Aber trotz allem, im Endeffekt muss man mit diesen Menschen jetzt sehen und hat aber eine typische Reaktion, dass er jetzt auch da im Ausland irgendwo Mutterseelen alleine sitzt und wahrscheinlich auch den Weg zurück nach Deutschland wahnsinnig scheuen wird. Ja, verständlicherweise aber auch, ne? Weil er steht ja in einem unglaublichen Druck. Er wird ja belatscht und belagert von allen möglichen Leuten. Ja, auch von seinen angeblichen Freunden. Auch von den angeblichen Freunden. Bei Leverkusen. Du hast ja gerade die Monika, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die erste Anruferin. Ja, das war auch mal mein Grund anzurufen. Die hat ja etwas gesagt. Ich habe sie gefragt, wir haben darüber geredet, was wäre, wenn er jetzt in eine Klinik ginge, sich helfen ließe und dann sagt, nachdem ich jetzt clean und sauber bin, möchte ich diesen Job, weil ich nun mal eben ein guter Trainer bin, dennoch machen. Würdest du ihn akzeptieren als Bundestrainer mit einer solchen Vergangenheit und Karriere, in Anführungszeichen? Ich glaube, ich bin der falsche Ansprechpartner da, weil ich selbst halt auch damit Probleme gehabt habe. Mhm. Und eventuell auch noch habe, weil ich glaube, man ist es, glaube ich, noch wesentlich schwieriger als im Vergleich, wenn man alkoholabhängig ist. Davon kann man sicherlich trocken werden, aber ich glaube, bei Kokain ist noch die Rückfallquote noch wesentlich höher. Das heißt, du würdest ihm das dann nicht abnehmen? Nein, ich würde es ihm abnehmen, aber im Endeffekt, glaube ich, die Akzeptanz in der Bevölkerung ist noch wesentlich schwieriger zu erreichen. Nein, halt. Das wäre nicht realisierbar, das ist mir schon völlig klar. Das war ja auch nur so ein Gedankenspiel vorhin. 40 Jahre alt. Ja. Und, aber wir haben jetzt bei Konstantin Becker ja mitbekommen, aber als Künstler hat man ja große Narrenfreiheit. Ich komme selbst aus der Branche, also ja. aus dem Künstlerbereich. Also ich habe mehr veranstaltet halt. Und aber ich glaube, gerade im Sport ist es natürlich ganz rigide. Ne? Ich meine, es ist sehr, sehr schizophren, wenn auf dem T-Shirt steht, keine Macht den Drogen. Natürlich, und der Bundestrainer dann selbst im Endeffekt doch stark drogenabhängig ist. Und sehr schwierig zu vermitteln. Ich glaube auch nicht, dass das Ausland, also auch selbst in der Türkei, irgendwie dort die Menschen das akzeptieren würden, wenn dort dann eine Mannschaft trainieren würde. Also, eine tragische Geschichte, ne, die da passiert. Und es wird abzuwarten sein, wie dieser Mensch sich wieder fängt. Hoffentlich fängt er sich und hoffentlich kann er sich selbst helfen oder lässt er sich helfen von anderen. Ja, schwer ist, glaube ich, eher, dass jetzt irgendwie die ganzen Marder aus den Löchern kriechen und irgendwie Storys erzählen, wie heute der Jimmy Hartwig. Und fand ich widerlich. Ich habe lange in Köln gewohnt und ich habe auch selbst auf Daumen im Palm Beach gesehen, wie er dort wirklich, also... Ja, finde ich mies so etwas. Ja, also das ist ihm unangenehm. Also man muss den ganzen Dingen jetzt ordnungsgemäß nachgehen und nicht da Klatsch und Tratsch und Petzen und weiß ich, was da alles jetzt hochkommt. Und okay, Chris, ich danke für deine Meinung und deine Einschätzung. Auf Wiederhören. Alles Gute, ciao. Danke. Nicole, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domia. Hallo, Nicole. Nicole strahlt. Bitte? Ne, die Nicole strahlt. Ja, ganz genau. Das höre ich so, wenn man so den freundlich guten Tag, guten Morgen ja, sagt. Ja, ganz genau. Über was unterhalten wir uns? Ich habe meinen toten Opa gesehen, nachdem er 18 Jahre jetzt eigentlich schon tot ist. Willst du mir gruseln machen hier? Nein, überhaupt nicht. Du hast den toten Opa gesehen, nachdem er 18 Jahre tot ist? Ja. Oh Gott. Als Geist sozusagen. Ja, das ist mir schon klar, als Geist. Ja. Deswegen läuft es mir kalte Rücken runter hier. Nein, überhaupt nicht. Es war total schön. 18 Jahre ist der Opa tot. Das heißt, ja. Du hast ihn ja gar nicht gekannt. Du bist 21 erst. Na gut, was heißt gekannt? Ich war 3 Jahre, als er gestorben ist. Ja, aber da kann man sich ja nicht dran erinnern. Nee, nicht wirklich. Ja. Nee. So, nur erzähl es uns. Wo hast du ihn gesehen und wie und was hat er an und was hat er gesagt und so weiter. Was hat er für ein Parfüm gehabt? Nein, ich will es nicht lächerlich machen. Erzähl mir genau, wie es war. Ja, ich war auf der Arbeit. Ich habe vor meinem Studium jetzt 4 Monate im Büro gearbeitet. Und darf ich kurz zwischenfragen, was du studierst? Ja. Was studierst du? Ich verstehe dich schlecht hier. Grundschullehrer. Ah ja, okay. Ja, und ja, ich habe vor dem Computer gesessen, war in dem Moment allein im Raum und habe mich umgedreht nach links und habe eine Gestalt gesehen, die da stand. Er hat mich nicht angeguckt. Ich habe auch nicht anhand seiner Kleidung oder seines Geruches oder seines Gesichtes ihn erkannt, sondern ich wusste einfach, dass es ist. Vielleicht war es der Hausmeister. Nee. Woher wusstest du? Also aber wie weit war er von dir entfernt? Ein Meter? Zwei Meter? Ja, 2 Meter. 2 Meter. Es stand ein Mann, ein älterer Mann da? Ja. Welcher? Ja, also wie gesagt, ich kann ihn nicht beschreiben, wie er aussah. Er hatte halt, ich glaube, einen Anzug an, aber er hat mich auch nicht angeguckt. Ich konnte sein Gesicht nur so von der Seite sehen. Aber ganz tief drin, ich wusste, dass er es war. Aber in dem Moment, als du den wahrgenommen hast, diesen Mann, ja. Jeder andere Mensch wäre doch wahrscheinlich schreiend aus dem Zimmer gelaufen, wenn da plötzlich eine Gestalt steht, die da eigentlich nicht stehen dürfte und die da wie reingezaubert kommt. Also, um wie viel Uhr war es? Zu welcher Uhrzeit? Weiß ich nicht, 13 Uhr, glaube ich. Am helllichten Tag auch noch? Ja, ja. Du hast spontan so reagiert, dass dir plötzlich klar war, das ist mein Opa? Ja, also es war in dem Moment, als ich dieses, also das wusste, dass es ist, tierische Ruhe in mir. Ich habe keinen Stress mehr gehabt. Ich weiß nicht. Bist du ganz still sitzen geblieben? Ja. Hast du, aber du hast ihn fixiert, du hast ihn angeschaut. Ja, du bist aber nur Sekunden. Nur Sekunden, du hast nichts gesagt. Nein, es war wie so eine Vision einfach nur. Du hast nichts gesagt, du hast ihn angeguckt. Er hat dich nicht angeschaut, sondern irgendwo ins Leere geguckt. Genau. Ja, wie lange dauerte diese Erscheinung? Ja, wie gesagt, nur Sekunden, weiß ich nicht, 2-3 Sekunden. Ach, nur Sekunden, das habe ich gar nicht verstanden. Ja. Und was passierte dann? War er wieder weg oder löste sich ganz allmählich auf oder wie? Nee. Also ich habe ihn fixiert, habe ihn angeguckt und dann wahrscheinlich weggeguckt. Also ich war in dem Moment irgendwie auch weggetreten. Mhm. Also es war irgendwie in einer Welt und ganz sphärisch irgendwie. Aber ja, dann war er einfach weg. Herr Warbeck, es werden natürlich alle Leute denken, die Nicole ist ein sehr nettes Mädchen. Aber die Nicole hat vielleicht so eine kleine große Fantasie im Kopf. Dass sie Dinge sieht, die man ja vielleicht so eine kleine Halluzination hatte. Könnte das sein? Nee. Also ich habe auch vorher noch nie mit sowas zu tun gehabt. Man hätte mir sonst was erzählen können mit Außerirdischen oder Ähnlichem und ich hätte den Kopf geschüttelt. Und aber die Frage stellt sich natürlich auch, warum hast du sofort gewusst, dass es dein Opa ist? Das könnte ja, nehmen wir mal an, es war eine Erscheinung. So was soll es ja geben, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht erlebt. Es hätte ja auch jemand anders sein können. Nee, ich weiß nicht, es ist er gewesen, auf jeden Fall. Hast du es deinen Eltern erzählt? Ja. Was haben die gesagt? Also, es war der Vater meines Vaters. Mhm. Und, also ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern und auch zu meiner Oma, also seiner Frau. Und ich habe zu der Zeit meine Mutter in der Mittagspause mal besucht und ich habe es ihr dann sofort erzählt. Mhm. Ich glaube, ich habe auch erst nach diesen 2 Stunden, bis ich dann bei ihr war, so richtig realisiert. Ich habe halt dann ganz normal weitergearbeitet gehabt und ja, überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Und dann bin ich zu ihr gefahren und habe ihr das erzählt und habe das auch nur so erzählt, als wenn irgendwer anders das gesehen wäre. Und sie hat auf ihrem Stuhl gesessen und hat mich angestarrt und meinte, Opi hätte heute Geburtstag gehabt. Oh, das wird immer mysteriöser. Ja, und bis dahin hatte ich das so abgetan irgendwie und in dem Moment haben wir dann beide da gesessen und tierisch angefangen zu heulen. Hat uns beide einfach ergriffen und ich weiß nicht, in dem Moment hat es eine tierische Wichtigkeit für mich gekriegt. Also ich glaube, dass natürlich ganz viele Leute jetzt denken, die Nicole spinnt. Ja, ich weiß. Ich bin mir nicht ganz sicher. Weil ich schon glaube, dass es sowas gibt. Es gibt es ganz selten, aber es gibt sowas. Und wie man das erklären kann, weiß ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich war auch danach, als diese Sache mit dem Geburtstag dazu kam, natürlich völlig verwirrt. Ich habe es auch meinem Vater erzählt und meinem Verlobten erzählt, aber keinem sonst. Und ich habe es auch meiner Oma doch noch erzählt. Sie hat allerdings sehr seltsam reagiert. Das ist ja nur interessant, wie die Oma reagiert. Ja, also sie war zu der Zeit genau im Urlaub und dann habe ich halt gewartet, bis sie da war und weil ich das persönlich sagen wollte und ich bin zu ihr hoch und meinte ja von wegen setz dich mal und so, und sie hat es wirklich so halt abgetan von wegen, bist ja wirklich blöd und kannst ja nicht irgendwie solche Geistergeschichten erzählen. Wie auch immer jetzt die Umwelt darauf reagiert und wie sie es einordnet, du bist, das höre ich ja, euphorisch davon überzeugt, dass das dein Opa war, dass du dich nicht getäuscht hast und dass es keine böse Erscheinung war. Nein. So habe ich es verstanden jetzt. Ja, genau. Du bist eigentlich ganz glücklich mit dieser Erscheinung. Ja, ich hatte vorher halt im Prinzip keine Beziehung zu ihm, weil ich halt 3 Jahre erst alt war und und jetzt ist halt so eine tiefe Bindung irgendwie da und ich weiß halt irgendwie, dass er irgendwo ist und mich sieht und... Er hätte ja noch eine Kleinigkeit, sagen können. Ja. Ja nie was. Weiß ich nicht, nee. Gut, Nicole, das ist deine Geschichte, die dich offensichtlich sehr bewegt. Und das ist ja so auch verständlich, wenn du das so wahrgenommen hast. Ja. Aber Angst hast du nicht, ne? Nee, es ist einfach schön. Mhm. Es war, beruhigend irgendwie, dass er halt noch da ist irgendwo. Mhm. Ich muss ja immer, wenn ich das höre, an diese köstliche Geschichte denken. Vor einiger Zeit, über längere Zeit, hat mir mal eine Anruferin hier erzählt, dass sie einen Hausgeist hat. Und dieser Hausgeist auch ab und zu erscheint. Ich glaube, es war ein alter Admiral, der als Admiral dann auch Und dann fragte ich sie auch, na, und guckt der dich dann an? Ja, sagt sie, der guckt mich an. Und dann darauf fragte ich sie, sagt der auch was? Ja, sagt sie, der sagt immer zu mir, na, na. Das fand ich sehr lustig. Ja. Nicole, alles Gute. Ja, danke schön. Schön, mit dir gesprochen zu haben. Ja, mach's weiter so. Tschüss. Tschüss. Marcel, 16 Jahre alt, guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hi, was ist dein Thema? Ja, also zuerst mal wollte ich mal was sagen, also ich wollte dich mal was fragen. Kannst du, frag alles. Ich sag dir nicht. Ich bin jetzt schon wirklich 3 Jahre lang, immer, jede Nacht sozusagen. Ja. Und was ist das da für ein Tisch, wo du mal drauf schreibst? Dieses hier? Ja. Das ist ein ganz uraltmodisches Stehpult. Ich kann ja. Das ja mal, das haben wir aus der WDR-Requisite geholt. Normalerweise, jetzt könnt ihr mich nicht mehr sehen, aber normalerweise steht man hier so vor und hält kluge Reden. Ach so. Mhm. Und da ich irgendwie mein Schreibkram hier irgendwo ablegen musste, ja, haben die netten Kollegen des Westdeutschen Rundfunks aus der Requisite mir dieses Ding hierher gezaubert. Mhm. Ja, und das ist es. Ach so. Noch eine Frage? Nee, das war's dann. Okay, und ja, mein Thema ist, es geht um meine Freundin. Ja. Ja, irgendwie ist es so, sie will keinen Sex. Sie will keinen Sex? Nein, wir sind jetzt schon wirklich 2 Monate zusammen und ja. Ach so, ihr seid ganz frisch zusammen und ist es noch gar nichts abgegangen? Ja, naja, nur so ein bisschen küssen und so, ne? Mhm. Aber, ja, irgendwie, ich habe sie jetzt schon ganz oft gefragt, mindestens schon 5 Mal oder so, aber kommt irgendwie auch keine Antwort so richtig. Wie alt ist denn deine Freundin? Meine Freundin ist auch 16 wie ich. Mhm. Also, geküsst habt ihr euch schon? Ja. Richtig, zungenkussmäßig? Ja, genau. Ja. Aber sonst noch nichts passiert? Auch nee. Petting, nackt im Bett liegen, irgendwie streicheln, gar nichts? Ja, doch so ein bisschen streicheln und so, schon. Aber ihr habt euch gegenseitig noch nicht zum Orgasmus gefühlt? Nein, das nicht. Das nicht, ja. Und du hast sie angesprochen drauf und sie... Ja, sie reagierte mal so irgendwie, naja, so, ich weiß nicht, wie kann ich sie beschreiben, irgendwie so komisch darauf. Beschreib mal, versuch mal zu beschreiben. Ja, sie lenkt dann immer so halt vom Thema auch ab. Mhm. Also, als wenn sie das irgendwie gar nicht interessiert so. Mhm. Nun ist 2 Monate... Naja, nicht so lange. Bitte? Noch nicht so lange, ne? Nee, kann natürlich eine lange Zeit sein, wenn man darauf scharf ist. Ja. Andererseits kann es auch noch nicht so sehr lang sein. Wie stark ist denn dein Gefühl und deine Bindung zu deiner Freundin? Doch schon sehr groß, ey. Also du wirst schon sagen, dass du sehr verliebt bist. Ja, wir haben uns beide sehr verliebt. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht wäre es wirklich klug, Marcel, wenn du ein bisschen behutsamer daran gehen würdest und sie nicht bedrängen würdest. Ja. Und noch ein bisschen dich zurücknehmen könntest. Ja, muss ich wohl versuchen, ne? Wobei ich nicht sagen will, dass das Thema ganz vom Tisch gefegt werden sollte. Ja. Es ist schon gut, wenn du ihr das, wenn du ihr das so vermittelst, dass du schon das gerne mal möchtest, aber ihr auch gleichzeitig klar machst, dass du sie nicht unter Druck setzt und du auch Verständnis hast, wenn sie noch ein bisschen Zeit braucht dafür. Ja. Und wenn er das in 3-4 Monaten zum ersten Mal macht, ist es ja auch okay. Ja. Es ist ja viel schöner, wenn man das gemeinsam wenn man sich da gemeinsam rantastet und beide es auch wirklich wollen. Ja, klar. Denn es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn deine Freundin jetzt es dir zuliebe machen würde und dann hat sie gar nichts davon und das ist ja auch nichts. Ja, das ist auch nichts, ne. Also geh da behutsam ran, ja, und versuche ruhig mit ihr zu reden, indem du auch immer wieder sagst, pass auf, wenn du noch nicht willst, ich finde das okay, aber erklär mir einfach mal ein bisschen, was du so fühlst und warum du noch nicht möchtest. Dann ist es für dich besser, dann kannst du sie besser verstehen und sie fühlt sich auch nicht unter Druck gesetzt. Ja, okay, dann versuche ich das am besten mal. Versuch mal so, ja. Mhm. Viel Glück. Ja, danke. Tschüss, Marcel. Ja, ich wollte nur kurz was zu deiner Sendung sagen. Ja, kannst du. Also ich finde die Sendung richtig fett, mega fett. Also danke. Du hilfst damit auch wirklich vielen Leuten. Dankeschön. Ja. Okay, mach's gut. Tschüss. Jo, tschüss. Mega fett. Hendrik, 21. Hi. Hallo? Ja, Hendrik. Hallo Jürgen, ich grüße dich. Ja, hallo Hendrik. So, ja, mein Thema ist mein Hörspielantiquariat. Ach nein! Ach doch. Ein junger Mann von 21 hat ein Hörspiel... Antiquariat. Antiquariat. Ich krieg's ja gar nicht raus. Ein Hörspiel-Antiquariat. Ja, mir ist letztens so eingefallen, ich rufe dich mal an. Ich habe dein neues Buch schon fast durchgelesen. Hast du? Ganz genau. Erstmal ist super tolles Buch. Das ist schön, da freuen wir uns leider sehr, dass du... Leider muss ich ja feststellen, dass du Schlafschwierigkeiten hast. Enorm, ja, das wird alles verraten in diesem Buch. Ganz genau. In dem Buch werden ja viele Dinge verraten, ne, die so im Hintergrund passieren. Sowohl in der Sendung als auch, was meine Person angeht. Ganz genau. Ja, wie gesagt, ich sammle Hörspiele. Mhm. Aller Art, also viele verstehen das total falsch. Ich sammle jetzt keine Kinderhörspielkassetten. Hätte ich nie gedacht. wahrscheinlich ganz knallharte Krimis und sowas, ne? Ja, Krimis auch. Edgar Wallace beispielsweise. Ja, die sind ja auch nicht schlecht. Die sind wirklich gut. Ja. Und was man zum Beispiel da total vergisst, wenn ich jetzt mal hier zum Beispiel Manfred Krug, der ist durch so ein Hörspiel bekannt geworden. Ist es wahr? Das ist wahr, ja. Wie hieß denn das Hörspiel, was ihn bekannt gemacht hat? Ja, das ist zum Beispiel die Edgar Wallace-Serie, damit hat er angefangen. Ich dachte immer, der wäre bekannt geworden als Star in der DDR. Als Fernsehstar. Also wie ich das mitgekriegt habe durch seine Hörspiele. Also es war ist eine wirklich tolle Serie. Das sind also das Tolle an diesen Hörspielen, was mich da ja so fasziniert, das ist, dass man sich dadurch seine eigene, man kann sich quasi wie ein Film, man hört das und man kann sich diesen dieses Ganze drumherum, das kann man sich selber so vorstellen, wie man es möchte halt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Film gucke. Hörspiel ist Kino im Kopf, ne? Kino im Kopf, ganz Radio klar. Ist Kino im Kopf. Ja, okay, ich sehe dich ja jetzt, ne? Ja gut, dieses ist ja eine Twitter-Sendung hier, aber wenn man nur Radio macht, ist das auch Kino im Kopf. Sag mir mal bitte, Hendrik, lass uns von vorne anfangen. Mit 21 Jahren hat man ja vielleicht andere Dinge im Kopf als Hörspiele und vor allen Dingen alte Hörspiele zu sammeln. Wie bist denn du auf diese Idee überhaupt gekommen? Also das fing ein Kumpel von mir, der Daniel, der hat die damals schon immer gesammelt. Der hat die als Kind gehabt, auch das waren Hörspiele für Erwachsene. Der hat die eigentlich nur wegen diesen Motiven auf diesem Cover, hat er die gesammelt und verstanden hat er sie noch nicht. Und vor so ein paar Tagen oder etwas länger her schon haben wir mal so ein bisschen darüber gesprochen und da hat er mir mal eins mitgegeben. Mhm. Das habe ich mir angehört und war total begeistert davon. Also wahrscheinlich nicht vor ein paar Tagen, sondern schon ziemlich lange her. Ja, ne? Schon etwas länger her. Es kommen immer wieder neue Sachen an mich ran von Hörspielen, wo ich überhaupt keine Ahnung von habe, wo ich dann wieder auf Trödelmärkte losziehe. Wollte ich gerade fragen, wo kriegst du die überhaupt her, so alte Hörspiele? Ja, ich ziehe eigentlich mitten in der Nacht, morgens um 4 Uhr geht das los, wenn irgendwo Trödelmarkt ist, wenn die Leute aufbauen, dann bin ich schon da mit Taschenlampe und Regencape. Wie viele Jahre geht das jetzt schon so? Ach, so 2-3 Jahre. 2-3 Jahre. Wie alt ist dein ältestes Hörspiel, was du in deinem Antiquariat hast? Das ist von 1963. Das ist ein Pippi Langstrumpf-Hörspiel von Philips, also von der Philips-Marke. Ist ja eigentlich auch süß, ne? Ein Pippi Langstrumpf-Hörspiel. Ja, das ist natürlich jetzt eins, das sammle ich eigentlich nur aus Sammlerwert, weil es etwas älter ist. Also die Sachen, die höre ich auch. Die sind alle auf Kassette? Die habe ich größtenteils auf Kassette und ein paar auch als Schallplatte. Ja, das war halt, erinnere ich mich als Kind auch noch. Es gab so Sachen auch auf Schallplatte früher. Ja, ja, also das ist wirklich ist totaler Wahnsinn. Also ich liege abends lieber im Bett und höre mir so ein Hörspiel an, als dass ich mir irgendeinen alten Schinken im Fernsehen angucke. Ich fühle mich hochgeehrt, dass du dann trotzdem unsere Live-Sendung, unsere profane, moderne Live-Sendung hier verfolgst. Ja, Jürgen, das ist ja wieder was total anderes. Also deine Sendung... So meine ich das auch natürlich. Nein, deine Sendung gucke ich gerne. Also wie gesagt, deswegen ich auch anrufe. Ich bin gerne bereit, dir mal so ein Hörspiel zukommen zu lassen. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass man die hört und dabei einschläft, dass die so langweilig sind. Also ich höre zum Beispiel einige Sachen, die ich schon wirklich super gut kenne, wo ich schon quasi synchron mitsprechen kann, die höre ich mir nachts an. Zum Beispiel? Das sind zum Beispiel, ich weiß nicht, kann ich da jetzt ein paar Namen sagen? Ja, klar. Larry Brenn zum Beispiel, das ist eine der absolut super tollsten Hörspielserien, die es bisher gibt. Oder eher gesagt gab, die werden nicht mehr produziert, die gibt es zwar jetzt als Neuauflage, aber wir Hardcore-Sammler, wir sammeln die natürlich als Kassette. Aber da müsstest du doch wahrscheinlich auch ein großer Fan unserer Hörspiele hier im Westdeutschen Rundfunk sein, die auf WDR 5 und WDR 3 gesendet werden. Ja, die vom Radio höre ich eigentlich seltener. Von Goldmann Primo gibt es ja vom WDR gibt's Kassetten. Da gibt's das weiß ich gar nicht mehr. Zum Beispiel der Würger von Kengate gibt es bei euch in jeder Buchhandlung. Du bist ja bald wieder unterwegs. Schau mal nach, das ist ein super tolles Hörspiel. Ich habe es bestimmt schon 10-mal gehört. Du platzt ja vor Begeisterung. Ich platze total vor Begeisterung. Wie viel Hörspiele hast du denn schon gesammelt? Ich habe so zwischen 300 und 350 und so 150 würde ich sagen, das sind wirkliche Raritäten. Was ist denn das absolute Juwel in deiner Sammlung, wo alle Kenner jetzt sagen, boah, das hat er hat es. Gibt's das? Ach, also ich hatte mal eins, das habe ich wieder verkauft. Ich habe von Philips auch Catweasel, ich weiß nicht, ob du den kennst, der lief damals mal im Fernsehen, das war so eine kleine Comedy-Serie. Stemmert, genau, und da gab es mal ein Hörspiel ist auch von Philips, nur altes, das habe ich mal gekauft, das kostet laut einem Katalog, kostet das so um die 350 Mark und da bin ich dann, wie gesagt, wenn man morgens früh um 4 Uhr auf Trödelmärkten ist, dann viele Leute, also ich will jetzt nicht sagen, dass man die Leute abzieht, aber die haben keine Ahnung davon, die verkaufen die günstig. Die verkaufen das günstig, aber es ist auch eine geniale Methode, wenn du irgendwo ein nettes Mädel kennenlernst, ne? Dann kannst du dir sagen, komm, wir gehen jetzt zu mir nach Hause ein Hörspiel hören und also ihr setzt euch gemütlich auf eine Couch. Ob du lachst oder nicht, mit meinen ganzen Kumpels und Freundinnen, manche sind da total von begeistert, die hören die auch gerne. Ja, ich meine, aber auch so als Anwandlungsmöglichkeit. Ne? Ach so, ja, das ist auch eine gute Idee. Hast du eine Freundin zurzeit? Nee, zurzeit nicht. Siehst du, du musst das dann so machen mit dem Hörspiel. Ne? Also wie gesagt, ich bin auf jeden Fall in Bochum, bist du ja auch noch mit Hella? Ja. Da werde ich mal, also ich hoffe, dass ich zu dem Zeitpunkt vorbeikommen kann, dann bringe ich dir so ein Hörspiel mit. Bitte mach es. Und jetzt müssen wir Schluss machen und dann höre ich mir das Hörspiel an, was du mir mitbringst, bin ich ganz gespannt drauf. Das mache ich. Alles Gute, Hendrik, bis wir uns dann sehen. Bis wir uns sehen. Tschüss. Mach's gut, tschüss. So, ihr Lieben, das war's für heute Nacht in der Technik. Leo Scholten und morgen heißt unser Thema Kellergeschichten. Erzählt mir alles, was ihr Schönes, Schlimmes, Schräges, Erotisches oder Gruseliges im Keller, in eurem Keller schon erlebt habt. Oder in Kellern überhaupt, vielleicht auch in einem Weinkeller. Wie auch immer, morgen 1 Uhr Radio 1 Live wieder fernsehen. Ich freue mich drauf. Bis dahin, gute Nacht. Ciao.